das hinnehmen. Er spürt bei sich eine Verengung, ändert sein Benehmen. Ein Engel hat ihn wohl geführt, sein Glück bleibt ihm versagt. Das hat er so an sich gespürt, Fortuna zugesagt. Damit hat er ihr entsprochen, eine Sache von Wert für sie getan. Mit sich selbst hat er nicht gebrochen, so nimmt er das Schicksal an. Die Wollust ist wie eine Gier gewesen, im Grunde ist ihm das klar. Er möchte solche Dinge nicht, macht es darum wahr. Das hat er alles so gelassen, ist gegangen und entschwunden. Er kann es selbst erfassen, dabei hat er sich gefunden. Im Überfluss und in der Not findet er keinen Sinn. Ein Engel flüstert ihm da ins Ohr, der Weg liegt in dir drin. Da geht er weiter, Schritt für Schritt, mit neuer Zuversicht. Das Leben ist ein Auf und Ab, doch er hat seine eigene Sicht. Die Wollust ist wie eine Gier gewesen, im Grunde ist ihm das klar. Er möchte solche Dinge nicht, macht es darum wahr. Die Wollust ist wie eine Gier gewesen, im Grunde ist ihm das klar. Er möchte solche Dinge nicht, macht es darum wahr. Das hat er alles so gelassen, ist gegangen und entschwunden. Er kann es selbst erfassen, dabei hat er sich gefunden. Da geht er weiter, Schritt für Schritt, mit neuer Zuversicht. Das Leben ist ein Auf und Ab, doch er hat seine eigene Sicht.